Akustik und Sanitäranlage. Von der Verstopfung bis zum Rohr muss ich mir hier Meister, Installateur, irgendwelche können Sie fragen. Wir installieren, erneuern und sanieren Heizungs- und Sanitäranlage. Von der Verstopfung bis zum Rohr muss ich mir hier Meister, Installateur, irgendwelche können Sie fragen. Umfangreiche Erfahrungen wurden gesammelt, weil Kunden haben Erwartungen. Kompetenz und Qualität konnten wir beweisen in Projektrealisierungen zum Beispiel. Karl Ölknecht ist der Geschäftsleiter und mit Martina und Kollegschaft geht es einfach leichter. 2005 ist das Unternehmen gegründet worden, seit 2011 ist der Sitz in Horn. Von einer Person auf 10 langsam gewachsen, wir sind für sie da. Werden jede Hürde schaffen, hochwertige Marken, Produkte setzen wir ein, bringt für unsere Kunden einen großen Vorteil. Exklusive Bäder, exzellente Qualität, die auf Langlebigkeit und Formschönheit besteht. Sprechen Sie Ihre Wünsche ganz offen aus, wir finden die optimale Lösung für Ihr Haus. Wir installieren, erneuern und sanieren Heizungs- und Sanitäranlagen. Von der Verstopfung bis zum Rohr sind wir hier Meister, Installateur, öffentlich können Sie fragen. Wir installieren, erneuern und sanieren Heizungs- und Sanitäranlagen. Von der Verstopfung bis zum Rohr sind wir hier Meister, Installateur, öffentlich können Sie fragen. Sind Sie zufrieden, sind wir auch zufrieden. Unsere Leistungsbereiche unseres Betriebes sind Sanitär, Heizung und Lüftungstechnik. Dass wir irgendetwas nicht können, gibt es echt nicht. Ob schlichte Eleganz, futuristische Ideen, bei uns können Sie die neuesten Trends sehen. Über alle Heizungsmöglichkeiten beraten wir Sie gerne. Wir bringen Ihnen Ihre adäquate Wärme. Energie sparen, Heizkosten senken, auch für Wohnluftungssysteme können Sie an uns denken. Für kleine Reparaturen sind wir gerne da. Überprüfungen und Service machen wir für Sie klar. Weiterbildungen sind Pflicht, wir bleiben aktuell, denn die Technologie entwickelt sich schnell. Sprechen Sie Ihre Wünsche ganz offen aus, wir finden die optimale Lösung für Ihr Haus. Wir installieren, erneuern und sanieren Heizungs- und Sanitäranlagen. Von der Verstopfung bis zum Rohrbruch sind wir hier Meister, Installateur, Öl.